Fritz Extra. Heute Abend mit Fritz-Chefredakteur Helmut Lehnert. Hallo, es ist unzweifelhaft Dienstagabend, Blue Moon-Zeit bei Fritz und dieser Abend gehört dem Sprechfunk und damit euch und Jürgen Kuttner. Wer nun in den letzten Stunden Zeitung gelesen, Fernsehen geguckt oder Fritz gehört hat, weiß, seit Sonntagabend haben wir alle gemeinsam, das Fritz-Team, die Fritz-Hörer und Jürgen Kuttner, ein Problem. Jürgen hat an diesem Abend den Intendanten des ORB, Hans-Jürgen Rosenbauer, darüber informiert, von 1977 bis 1983 konspirative Gespräche mit der Stasi geführt zu haben. Um für beide Seiten unmissverständlich zu klären, ob er, Jürgen Kuttner, weiter für den ORB Sendungen moderieren kann, bat er um Beurlaubung, bis, wenn es sie dann gibt, dem ORB seine Akten zur Einsicht und Beurteilung vorliegen. Der Intendant hat diesem Vorschlag entsprochen. Fritz hat daraufhin am späten Sonntagabend ein Gespräch zwischen Jürgen Kuttner und Volker Wiebrecht gesendet. Nur, es war aufgrund der erst am späten Abend gefallenen Entscheidung eine selbst für Fritz-Hörer ziemlich unchristliche Zeit. Viele haben die Sendung nicht hören können, so weit, so schlecht. Gestern und heute nun haben uns viele Hörer angerufen und gebeten, das Gespräch zu wiederholen. Das wollen wir jetzt tun. Sie haben uns aber auch gebeten, mit Jürgen darüber zu reden. Und das werden wir nicht tun. Warum? Wir wissen selbst, wenn es irgendetwas zu besprechen, zu diskutieren gibt, dann reden Fritzmacher und Fritz-Hörer darüber. Nun betrifft es mal Fritz selbst. Und da haben die Hörer keine Chance. Das sieht nach Schwanzeinkneifen aus und hat zu heißen Diskussionen in der Redaktion geführt. Aber auch wenn es vordergründig blöd aussieht, es gibt auch Dinge, wo es richtig ist zu schweigen. In diesem Fall so lange den Mund zu halten, bis wir genügend wissen. Weder die Fritz-Kollegen noch Kuttner wollen zu diesem Zeitpunkt ein Plebiszit, noch will sich Kuttner eine Bürgerbewegung, wie er in einem Zeitungsinterview sagte, organisieren. Ich denke, würden wir jetzt mehr tun, als das gleich folgende Gespräch zu senden, würden wir etwas spekulativ aufblasen, von dem wir alle hoffen, dass es sich in ein paar Wochen geklärt hat und Jürgen auf diesem Platz wieder den Sprechfunk moderieren kann. In diesem Sinne jetzt also das Gespräch zwischen Volker Wiebrecht und Jürgen Kuttner vom vergangenen Sonntagabend, in dem wir glauben, dass viele Fragen, die ihr an Jürgen Kuttner habt, besprochen werden. Es geht hier schlichtweg um eins, nämlich um eine Pressemitteilung, die heute vor wenigen Minuten vom ORB herausgegeben wurde. Und mit dem Wortlaut dieser Pressemitteilung wird auch klar werden, was der Gegenstand der nächsten Minuten hier auf Fritz sein wird. Ich lese zunächst mal diese Presseerklärung vor und dem werdet ihr dann zu Hause auch entnehmen können, worum es geht. Die Pressemitteilung lautet wörtlich folgendermaßen. Jürgen Kuttner, Moderator beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, erklärte heute gegenüber der Geschäftsleitung, dass er nun die von ihm mehrfach konspirativ geführten Gespräche mit dem Ministerium für Staatssicherheit öffentlich machen will. Diese Gespräche fanden nach Aussage von Kuttner circa in der Zeit von 1977 bis spätestens 1983 statt. Es liegt auf die Regelanfrage des ORB noch kein Bericht der GAUK-Behörde vor. In der Diskussion um Lutz Bertram, der sich erst nach Vorliegen der GAUK-Akte erklärte, ist dies, so Kuttner, für ihn ein Akt der Fairness gegenüber dem Sender, den Kollegen und seiner Fangemeinde, schon heute diesen problematischen Teil seiner Biografie darzustellen. Er bat den Intendanten des ORB, Hans-Jürgen Rosenbauer, ihn zunächst von seinen wöchentlichen Sendungen Sprechfunk auf Fritz und 0 Uhr Kuttner im Fernsehen Brandenburg zu beurlauben. Dies so lange, bis die GAUK-Akte eingetroffen und vom Vorprüfungsausschuss bewertet wurde. Nach dem im ORB üblichen Verfahren wird es dann eine Empfehlung an den Intendanten geben und dann entschieden. Hans-Jürgen Rosenbauer dazu wörtlich: Ich habe dem Wunsch stattgegeben und hoffe auf eine baldige Klärung. Ende der Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wird Gegenstand der nachfolgenden Diskussion sein. Eine Diskussion, wo nicht alle möglichen Meinungen, die im Folge dieser Diskussion entstehen werden, jetzt schon zählen, sondern eigentlich nur die eine, nämlich die von Jürgen Kuttner. Guten Abend, Jürgen. Guten Abend. Es ist sicherlich nicht der Ort, in irgendeiner Art von Emotionalität auszubrechen und wir werden das auch nicht tun. Wir werden keine moralische Debatte führen als Vorgabe, sondern wir wollen einfach nur eins klären. Was hast du gemacht? Warum jetzt? Was war los? Die erste Frage einfach an dich. Du warst bei der Stasi. Wann? Was hast du gemacht? Die Formulierung ist schon ein bisschen problematisch. Also was ich irgendwie definitiv sagen kann, dass ich in diesem Zeitraum der 77, die Zeit, als ich bei der Armee war, bis spätestens 83, also irgendwie vor 12 Jahren, mehrmals, ich weiß nicht genau, wie häufig, Gespräche mit Stasi-Leuten geführt habe, konspirative Gespräche. Die haben gesagt, ich darf darüber zu Kim irgendwas sagen. Ich habe darüber auch zu Kim irgendwas gesagt. Und das waren, also da irgendwie Gespräche zu unterschiedlichen Geschichten, Fragen. So. Welchen Stellenwert hattest du für die NVA? Was warst du? In der Armee war ich irgendwie so Soldat. Also da war so eine Art Anwerbung. Also in so einer sehr verschwommenen Art und Weise, dass mir auch gar nicht von vornherein klar war, dass das Stasi war. Die hießen da irgendwie entweder V0 oder Abteilung 2000, waren auch informiert und waren wahrscheinlich jetzt im Nachhinein so dieser quasi innermilitärische Sicherheitsdienst. Ich habe da in einer, war da irgendwie bei den Baupionieren und habe da auch in einer sinnigerweise in einer Telefonzentrale gearbeitet. Und es hatte für mich da irgendwie so eine, also so eine Mischung aus, man hat sich ja halt bei der Armee doch sehr unfrei gefühlt, also war schon so ein zwanghafter Moment, ohne dass ich da aber unter Druck gesetzt worden wäre. Und wurde dann da irgendwann mal in irgendein Zimmer gekommen, so heute Abend 17 Uhr dahin und so. Und dann habe ich da irgendwelche Gespräche, an deren Inhalt ich, was ich irgendwie wirklich sehr bedauere, mich nicht mehr erinnere. Weil ich habe jetzt in der letzten Zeit natürlich versucht, das alle zu rekonstruieren, was da wirklich gewesen ist und versuche das auch irgendwie öffentlich zu machen und darüber zu sprechen. Und ich weiß, dass es eine dieser eher unangenehmen Nummern ist, dass immer alle Leute sagen, sie erinnern sich nicht und dass sie denken, keinem mir schade zu haben. Ich habe mir jetzt vorgenommen, also auch für heute, ich werde aber immer nur auf Fragen reagieren können, das zu sagen, was ich von mir weiß. Die ersten Gespräche, waren das Führungsoffiziere oder wie sich später herausstellt, oder was waren das für Leute, mit denen du gesprochen hast und die sich dann, wann haben die sich auch, dass die gleich die anschließende Frage dann als Stasi-Mitarbeiter entpuppt? Ich habe da jetzt irgendwie also nicht das entsprechende Vokabular, weil die haben sich nicht als Führungsoffiziere vorgestellt, die haben mich nicht als, oder jedenfalls nicht mir gegenüber, mich als IM irgendwie klassifiziert, sondern was ich wirklich sagen kann, ich habe Gespräche mit der Stasi geführt in konspirativen Zusammenhang, ob das Führungsoffiziere waren, also jedenfalls nicht so, dass ich irgendwie da fest fixierte Personen hatte, mit denen ich was zu tun hatte, die haben mich da offensichtlich auch weitergereicht, also ich kann mich so an drei so eine Episoden quasi erinnern, drei Gesprächskreise. Das war bei der Armee das eine, das nahm dann sein Ende, dann wurde ich irgendwie entlassen ins also von, bei der Armee war ich für anderthalb Jahre, also 18 Monate vom November 86 bis April, November 76 bis April 78. Da gab es dann irgendwann mal so Gespräche, wobei ich mich an eins erinnern kann, was ich gesagt habe, irgendwie darüber beschwert habe, dass da irgendwie der Kompaniechef besoffen, weiß ich nicht, irgendwie einen Soldaten mit einem Laster rausgeschickt hat, da irgendwie Alkohol und Zigaretten zu holen oder irgendwie sowas. Also es war so im Rahmen dessen, wofür ich auch ein gewisses Verständnis, also nicht Verständnis übertrieben, aber was ich einfach akzeptiert habe, Armee ist Armee, da gibt es irgendwie militärische Disziplin, da gibt es Formen von Geheimhaltung, die ja da auch meine Arbeit bei der Armee betroffen hat. Jeder, der bei der Armee war, wird wissen, dass er da irgendwie der Geheimhaltung unterlag. Ich habe da in der Telefonzentrale gearbeitet und die Leute, die ich da vermittelt haben, die hatten dann auch keinen Namen, sondern das war mein Kompaniechef, war die 500 oder... Also du hast die Regeln der NVA akzeptiert und hast auch akzeptiert, dass innerhalb dieses Regelwerks jemand auf dich zukommt und dich um Mithilfe bittet? Ich weiß jetzt nicht, ob es Mithilfe war. Jedenfalls war ich bereit, mich mit denen zu unterhalten. Sicher auch über problematische Bereiche der Armee. Woher kam diese Bereitschaft, Jürgen? Diese Bereitschaft kam ganz sicher daher, dass ich mich durchaus politisch engagiert habe in der DDR und für die DDR. Und sagen wir zumindest mit 18 irgendwie noch ein extrem ungebrochenes, sehr, sehr naives Weltbild hatte. So alt warst du, als du bei der NVA warst? Also zur Armee bin ich direkt nach dem Abitur gekommen, also mit 18 Jahren bin ich da irgendwie angetreten. Und die erste Erfahrung war natürlich auch katastrophal, dass irgendwie jede Menge an Illusionen zerbrochen und zusammengestürzt sind. Ich kann mich irgendwie wirklich an tränenreiche Briefe nach Hause erinnern. Und als du 18 warst, was hat da der Begriff Stasi bei dir ausgelöst? Was war das für dich? Ist schwer, das zu rekonstruieren, weil es wirklich irgendwie ewig lang her ist. Ich habe sicher immer so eine komische, unbestimmte Furcht, aber grundsätzlich habe ich es erstmal irgendwie akzeptiert. Also, dass ein Staat, ein sicher ziemlich relativ fragiler Staat, wie die DDR das war, so ein Sicherheitsdienst hat oder so ein Ministerium für Staatssicherheit aus dieser Tradition, auf wesentlich des Kalten Krieges heraus, weil, glaube ich, beide Seiten nicht sonderlich fein miteinander umgegangen sind oder sowas. Und die DDR als ein relativ kleines und auch eher schwaches Land, die sehr unter irgendwie Beschuss auch aus dem Westen stand, der meine Sympathie galt. Da war mir irgendwie von vornherein klar, dass man da auch geheimdienstliche Tätigkeiten Sinn machen und notwendig sind. Stärke durch Sympathie für den Schwächeren, nämlich für die DDR? Ja, also diese DDR-Bewusstsein oder mein Bewusstsein von der DDR war natürlich schon, dass das irgendwie, also das war auch so ein Erklärungsmuster für mich, Sachen zu erklären, mit denen ich selber in der DDR nicht unzufrieden war. Also über diese Schwäche oder Angriffe aus dem Westen konnte natürlich auch fehlende Öffentlichkeit erklärt werden. Das können wir jetzt nicht öffentlich ausdiskutieren, weil wir liefern dem Gegner Munition oder so. Das war so eine Argumentation, die ich durchaus akzeptiert und verstanden habe und damals. Nachvollzogen. Und auch nachvollzogen habe. Mhm. Und zum anderen war mir auch klar, dass, sagen wir, in so einer Situation, also das ist jetzt vielleicht, gilt jetzt nicht für diesen Zeitraum 77, sondern das ist dann ein bisschen später gewesen, wo irgendwie aus welchen Gründen auch immer oder berechtigt oder unberechtigt keine tatsächliche gesellschaftliche Öffentlichkeit gibt, in der Probleme ausgetragen werden, trotzdem natürlich Informationen fließen müssen. Das war ja dann irgendwie eine Position, die quasi die Stasi eingenommen hat. Mich hat sich später mit der Stasi auch immer so eine, Hoffnung verbunden. Man hat grundsätzlich irgendwie das System und das akzeptiert und einem war aber auch klar, dass da irgendwie extrem alte Herren am Ruder sitzen, die irgendwie nicht mehr genau mitkriegen, was im Land läuft, und war auch immer so die Hoffnung, na, die werden es denen hoffentlich sagen, wie es aussieht. Das war damals oder das ist auch noch deine Ansicht heute? Das war damals. Also heute ist die Ansicht auch ein bisschen anders. Du hast vorhin gesprochen von einer gewissen Furcht auch, die sich mit dem Begriff Stasi verband. Worin hat die sich ausgedrückt? In welchen Argumenten? Ich will nicht sagen, dass ich mich jetzt da unter Druck gesetzt fühlte oder erpresst worden wäre, aber die Stasi war schon so eine komische Uninstitution, die einerseits irgendwie ihr Recht, also oder ihre Berechtigung aus meiner Sicht damals hatte, die aber trotzdem so unbestimmt war. Man lebte ja in der DDR schon, ob man sich das eingestanden hat oder nicht, in so einem komischen Unsicherheitsgefühl. Also zum Beispiel diese Kontaktaufnahme, nachdem ich bei der Armee entlassen war und dann irgendwie andere Stasi-Leute wieder an mich rankommen wollten, die funktionierte so, dass ich irgendwie im Briefkasten eine Vorladung gefunden habe, mich auf dem zuständigen Polizeirevier zur Klärung eines Sachverhaltes zu melden, und dann setzte bei mir sofort ein, was hast du denn gemacht? Hast du irgendwie ihn überfahren oder eingebrochen? Oder hatte ich ja alles nicht, aber hab sofort erstmal erwartet, also mit Strafe quasi gerechnet oder die Möglichkeit gesehen, da irgendwie irgendwelchen Justiz- oder polizeilichen Maßnahmen mich ausgesetzt zu sehen. Und war dann quasi halbwegs erleichtert, dass er irgendwie so ein Typ sagt, ja, wir müssen uns mal unterhalten. So. Also du beschreibst da quasi so ein durch Sozialisation implantiertes Schuldgefühl, dem man dadurch vorbeugt, dass man sich mit Innenleuten auseinandersetzt. Ja, ein Bekannter hat immer so beschrieben, in der DDR, der nannte das irgendwie russisches System. Man verbietet alles, lässt alle Leute alles machen, und wenn man will, kann man jeden kriegen damit. Also weil jeder immer Verbotene tut, wenn er irgendwie elementare Lebensäußerungen macht. Und sowas hatte das natürlich schon, weil man durfte nicht Westfernsehen kicken, man hätte irgendwie alle Westkontakte melden müssen bei der Armee. Ich habe eben mal irgendwie dann 30 Westkontakte bei der Armee gemeldet, als ich aus dem Urlaub wieder zurückgekommen bin. Da waren die, glaube ich, sichtlich überfordert. Oder vielleicht sind sie da erst aufmerksam geworden. Gut, also mir persönlich bei der Einschätzung natürlich dessen, was du da gemacht hast, wozu wir im Eigentlichen gleich noch kommen werden, gilt natürlich immer, die Haltung, die man jeweils den Leuten persönlich gegenüber hat, bestimmt das, was draus gemacht wird. Aber deine Haltung damals, der Stasi gegenüber. Es wäre eine Beleidigung deiner Intelligenz, wenn ich dich fragen würde, hast du geglaubt, dass die Mauer irgendwann zusammenbrechen wird? Aber hast du jemals Alternativen dazu gesehen, die es ja auch zahlreiche gab, beispielsweise nicht mit denen zu kooperieren? Ich habe meine Funktion, also oder nicht meine Funktion, sondern ich habe mich immer selbst definiert als jemand, der, also insbesondere dann auch später, aber das hat da schon seinen Ansatzpunkt gehabt, als jemand, der irgendwie vermittelt, der zwischen den Stühlen tanzt oder so. Ich war 10 Jahre in der SED, bin irgendwie relativ früh eingetreten, also dann erst nach der Armee, darüber könnte man auch noch reden, und weil das hängt auch wirklich damit zusammen, also das ist eine bestimmte Form von politischem Engagement gewesen, in dem die Gespräche mit der Stasi einen bestimmten Platz hatten, und ich habe mich immer gesehen als jemand, der diesen bestimmten offensichtlichen Irrsinn oder Unsinn, dass bestimmte Leute kriminalisiert werden oder dass bestimmte Diskussionen nicht möglich sind oder dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf, immer geglaubt hat, da irgendwie vermitteln zu können oder vermitteln zu müssen. Gut, also soweit eine kurze Beschreibung sozusagen des denkerischen Milieus, in die die erste Anfrage mehr oder weniger kam. Du warst bei der Armee, lagst du auf dem Bett oder bist du in ein Zimmer bestellt worden? Wie lief der erste Kontakt ab zur Stasi? Das sind alles Sachen, die ich irgendwie extrem schwer rekapitulieren kann. Ich weiß auch nicht, ob das, also ich nehme an, dass es 2 Leute waren. Ich weiß nicht, wie die aussahen. Ich weiß nicht, was die als erstes gefragt haben. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich mit denen darüber geredet habe. Ich kann jetzt selbst irgendwie, es gibt ja da eine Regelanfrage des OMB bei der GAUK-Behörde. Also ich kann jetzt irgendwie nur das Feld abstecken und sagen, also in dem Rahmen hat sich das bewegt. Darüber hinaus war nichts. Aber in dem Rahmen ist quasi eine Menge möglich. Ich kann jetzt erzählen, woran ich mich erinnere, was in diesem Rahmen passiert ist. Auch den zeitlichen Rahmen darüber hinaus, ja, bitte nicht, also das hat definitiv bis irgendwie 83 gedauert, aber ganz viele an ganz viele Sachen erinnere ich mich einfach wirklich nicht. Ich habe jetzt irgendwie in der letzten Zeit viel drüber nachgedacht. Stecken wir den Rahmen ganz kurz zeitlich ab, bevor wir auch noch zu anderen Dingen kommen. Also in welchem Zeitraum hattest du nach deiner Aussage mit der Stasi zu tun? Das war irgendwann, also nahm seinen Anfang irgendwann bei der Armee. Und da war ich irgendwie, also November 76 fing ich an bei der Armee. Und das nahm sein Ende, kann ich dadurch zeitlich lokalisieren, sonst könnte ich das wahrscheinlich ja nicht mit einem Umzug. Also ich bin dann irgendwann 83 umgezogen und weiß, dass als ich dann in der neuen Wohnung wohnte, da keine Kontakte mehr. Das war in Berlin? Das war in Berlin, also Umzug innerhalb von Berlin. Und bei der NVA warst du wo stationiert? In Forst, also in Brück. Das waren irgendwie so Baupioniere. Und bin aber auch rumgezogen, war dann auch irgendwie in Jenschwalde in der Nähe von Forst. Wann war der Umzug? Der war 83. Das heißt, es waren insgesamt 6 Jahre, in denen du Kontakt hattest. Ja, aber auch nicht so kontinuierlich, sondern es gab immer mal so irgendwie Phasen. Also nach der Armee gab es dann, glaube ich, eine längere Pause, bis die sich dann irgendwie wieder bei mir gemeldet hatten und von mir irgendwas wollten. Also ich würde jetzt, sagen wir mal, die Zahl der Gespräche auf 10 oder 15 schätzen. Könnte auch nicht ausschließen, dass es auch 30 waren oder so. Aber jedenfalls nicht so, dass ich mich irgendwie dreimal die Woche mit denen getroffen hätte oder so richtig intensive Geschichten da wären. Sondern das war immer auch sehr eine Distanz. Die saßen auch immer gegenüber so. Ich habe das Glück oder das Pech, auf der richtigen Seite der deutschen Hälfte geboren zu sein. Insofern bin ich nicht derjenige, der das vorwerfen kann. Aber wenn man mich fragen würde, worüber ich mich vor 10 Jahren unterhalten habe, dann wüsste ich ganz genau, worüber ich mich zumindest nicht unterhalten habe. Worüber hast du dich auf keinen Fall mit den Leuten unterhalten? Da kann ich nichts sagen. Ich habe mich schon über Gott und die Welt und auch über Personen mit denen unterhalten. Über welche Personen? Das weiß ich so knapp, also gerade so in 2 Fällen. Ich kann jetzt schlecht ihren Namen nennen. Also das eine war irgendwie ein Mensch, mit dem ich damals zu tun hatte, dem aber, woran mir auch sehr liegt, also ich nicht irgendwie eine Rolle. Also ich habe auch keine so quasi Aufträge da von der Stasi gekriegt, sondern es waren tatsächlich immer Gespräche, wo ich jetzt im Nachhinein auch nicht weiß, wie weit man da abgeschöpft wurde. Das war jemand, der mich irgendwie fasziniert hatte und wir konnten uns halbwegs ganz gut leiden, hatten aber grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Es gab jede Menge so DDR-Diskussionen und kann mich nur an irgendwie so eine lange Diskussionsnacht mit ihm erinnern, wo er mich irgendwie als Kommunistensau beschimpft hat, die man irgendwie am Strick hochziehen muss und ich ihn irgendwie als Arschloch-Antikommunisten beschimpft habe und so. Aber es war okay, also wir konnten trotzdem miteinander irgendwie reden und aussehen. Und nachdem haben sie mich dann immer gefragt und nach wie ich den einschätze. Und die Einschätzung, die ich dann der Stasi gegeben habe, war irgendwie nicht grundsätzlich anders, als ich sie ihm selbst gegenüber gegeben habe. Trotzdem ist natürlich deutlich unterschiedliche Zusammenhänge sind. Was mir damals möglich wahrscheinlich so klar nicht war, weil irgendwie diese ganze Stasi-Geschichte war von meiner Seite aus irgendwie auch extrem naiv. Also die war irgendwie naiv, die war ein bisschen eitel. Das war natürlich auch ein wichtiger Punkt. Die verschenken dir dein Vertrauen und sie halten deine Meinung für wichtig und so weiter. Das ist halt, womit man natürlich auch relativ... Okay, lass uns aber dazu einfach mal später kommen. Also du hast dann derjenige, du hast richtig schon gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob man jemand etwas ins Gesicht sagt oder jemand anderen etwas kolportiert. Ja. Hast du dich da schuldig gemacht, um diesen bemühten und schwer gewordenen Begriff zu verwenden? Also subjektiv fühle ich mich nicht irgendwie jetzt sonderlich schuldig. Wenn du Schuld als objektive Kategorie nimmst, dann müssen das andere Leute beurteilen. Das kann ich irgendwie schwer einschätzen oder das könnte der Betreffende mir gegenüber sagen. Hast du zu dem Betreffenden noch Kontakt? Nee. Also der ist dann irgendwie in den Westen gegangen. Ich habe ihn danach irgendwie nochmal gesehen und hab's also nach Maueröffnung jetzt und hab ihm da aber auch nichts gesagt. Ich sage dir das, weil ich es dir im privaten Gespräch auch sagen würde. Kann es sein, dass du beispielsweise an seinem Abgang in den Westen in irgendeiner Art und Weise mitgearbeitet hast, zu seinem Vorteil oder zum Nachteil, ohne dass du es bemerkt hast? Ist das möglich? Nee, ja nicht. Das war, glaube ich, dann relativ klar, dass er in den Westen gehen wollte und irgendwann war er im Westen. Hätte ich auch keine Informationen jetzt weitergeben. Also irgendwie jetzt rauszukriegen, wann willst du denn und wie soll es denn sein oder so, aber das wären immer Sachen, die ich auch selber nicht hätte wissen wollen. Kurzer Exkurs von deinem sogenannten Fall, so wie das gehandhabt wird. Wie hat denn damals beispielsweise der entsprechende Mitarbeiter der Stasi reagiert, als du ihm das erzählt hast? Also tut mir leid, aber ich kann mich tatsächlich wirklich nicht dran erinnern, was da irgendwie an Reaktionen gab. Ich kann mich an 2 Diskussionszusammenhänge erinnern, die aber eher abstrakter Natur war. Also ich habe immer irgendwie mit diesen mit irgendwelchen Typen da im Auto gesessen und habe mit denen irgendwie über Stalinismus diskutiert, weil das so ein Moment war, was für mich diese Stasi-Geschichte problematisiert hat. Also so diese Moskauer Prozesse, Sowjetunion in den 30er Jahren oder so. Und habe versucht, darüber mit denen zu diskutieren. Und die sagten, nein, sowas kann hier natürlich nicht passieren und hier und so. Aber das war so ein Moment von Distanz. Und das andere war so eine heftige Agitationsrede dieses Stasi-Menschen da mir gegenüber, der dann irgendwie so die Weltlage erklärte und diese Todrüsten und Nachrüstungsgeschichte und die Amis werden und so auf der Ebene. Hm. Du sagst, 6 Jahre habest du Kontakt zur Stasi gehabt, in dieser Zeit habe es 10 bis 12 Gespräche gegeben, an eins hast du dich gerade vage erinnert? Ich kann nur sagen, ich könnte 10 bis 12 Gespräche schätzen, ich weiß nicht, wie viele tatsächlich waren. Also es war jedenfalls nicht so, dass ich mich irgendwie Woche für Woche für Woche mit denen getroffen hätte, sondern es waren ja so drei Spitzen quasi oder Höhepunkte oder drei, so die eher relativ zeitig beieinander lagen. Und ich weiß nicht, wie viel, also ja, gut. Mhm. Normalerweise ist eine Gedächtnislücke entweder zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil, wenn sich in irgendeiner Art und Weise was Gegenteiliges herausstellt. Wodurch denkst du, dass du dich wieder erinnern kannst? Gibt es da irgendetwas, das dir dabei helfen könnte? Beispielsweise Kontaktaufnahme zu Leuten von früher? Hast du das versucht im Nachhinein? Zu diesen Stasi-Leuten oder? Ja, zu den Stasi-Leuten oder zu denen beispielsweise, mit denen du damals auch noch darüber gesprochen hast. Ja, das hab ich gemacht und habe da versucht irgendwie zu rekonstruieren. Also das ist konkret, und den will ich nicht genau sagen, wer das ist, aber das ist jemand, der damals wusste, der damals davon informiert war und mit dem habe ich nochmal versucht, drüber zu reden und rauszukriegen. Das Bild, das du bislang darstellst, ist ja das, du hast 6 Jahre Kontakt gehabt. In dieser Zeit hat es nicht sehr viel gegeben, woran du dich erinnern kannst, was du weitergetragen hast. Du weißt, dass du denunziatorisch tätig warst. Stimmst du dem zu? Ja, das ist eine Wertung, die ich dir überlassen würde. Wenn du das denunziatorisch nennst, dann... Na, deshalb frage ich dich, ob du dem zustimmst. Ja, ich kann mich da irgendwie schwer verteidigen. Das ist für mich keine Frage von Moral. Das ist einfach, Denunziantentum ist sozusagen eine Kategorie, ja, die ganz einfach auf Praxis bezogen ist. Also jemand berichtet etwas über einen anderen an eine Stelle, die etwas gegen denjenigen, über den berichtet wird, damit machen kann. Das ist Denunziantentum. Wie ich das moralisch bewerte und wie ich dich moralisch bewerte, spielt jetzt keine Rolle. Es war nicht diese einfache, sagen wir mal, irgendwie so dramatische Konstellation, jemand berichtet über jemand anders an eine bestimmte Stelle, sondern von meinem Verständnis her und der Diskussionszusammenhang, dem ich mich sicher sehr, sehr naiv ausgeliefert habe, war eine in der Tat eher politische Diskussionen. Also das waren immer irgendwie so Einschätzungen der Weltlage, Einschätzungen der Situation in der DDR, sicher auch Einschätzungen bis, also 83, ich hatte 80 angefangen zu studieren, sicher auch Einschätzungen des Studiums. Und in dieser Zeit dann später, 83, kamen dann auch schon also von mir aus taktische Überlegungen hinzu. Ich habe dann studiert, Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität, diese Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften, war sicher die zweitschlecht angesehenste in der politischen Sicht an der Universität. Also die schlimmsten waren natürlich die Theologen, denen konnte man ja nicht trauen oder glauben oder zumuten oder das waren windige Hunde. Und die zweitwindigsten waren eben die Ästhetiker und Kunstwissenschaftler. Und als ich das Studium angefangen habe, war natürlich relativ klar, wer da in einer Studiengruppe, jedenfalls von ihm, da irgendwie für die Stasi arbeitet und so in so einer, also jetzt als Schimpfwort gemeint. Ja, der hatte irgendwie eine Delegierung vom Ministerium des Innern, der hatte ganz sicher einen Dienstgrad, der hat kein Gehalt gekriegt, der hat kein Stipendium gekriegt, sondern Gehalt gekriegt und wurde dann von seinen Genossen da wieder übernommen oder sowas. Und dass es dann natürlich Diskussionen über die Situation im Studium gab und über Leute gab, das war mir relativ klar und von daher habe ich mich dann da in diesen Gesprächen, was das Studium betraf, auch eher taktisch verhalten und überlegt, was hat der gesagt und wie kann man das irgendwie gerade rücken oder wie kann man was dagegen sagen. Taktik zu welchem Zweck? Ja, Taktik zum Zweck irgendwie der Vermittlung oder Konfliktvermeidung oder so weit natürlich. Für dich persönlich? Nicht für mich persönlich, sondern aus so einer quasi politischen Verantwortung heraus oder aus einer politischen Überzeugung heraus, dass ich nämlich dachte, dass irgendwie, sagen wir, die Leute, die intelligent sind, die bestimmte Fragen stellen, weil der von vornherein tabuisiert war, dass man die verteidigen muss oder dass man erklären muss, warum die das so machen und dass es seine Berechtigung hat, dass die das so machen. Also die haben einfach auch absurde Situationen an der Universität, da wurden Dozenten gefeuert, diese ganze Sektion war so eine Geburt des Misstrauens gegenüber der Philosophie, einer der führenden Köpfe, von dem Heiner Müller sagte, dass es der einzige Philosoph der DDR gewesen sei, Wolfgang Heise, der wurde 65 geschasst, weil er irgendwie in einer Entfremdungsdiskussion das Falsche behauptet hat und nicht gesagt hat, dass Sozialismus die aufgehobene Entfremdung ist, sondern, also was jetzt sehr scholastisch klingt, sondern der Prozess der Aufhebung, der Entfremdung, das ging irgendwie zu weit, dafür wurde er fertig gemacht und wurde dann abgeschoben in diese, in diese Sektion. Einmal und das folgte immer wieder. Leute, die sich da politisch engagierten, ihr habt Leute, die haben irgendwie Trotzki-Memoiren gelesen und versucht rauszukriegen, wer im Politbüro saß, wer davon aus dem Sowjetexil kam und wer aus dem englischen Exil kam. Und das war dann nur eine und so eine Geschichten. Mhm. Und die wurden dann irgendwie geschasst oder so. Weniger als moralisches, als vielmehr erkenntnistheoretischen Einwurf kann ich dazu nur sagen, dass man offenbar, also ich versuche dich zu verstehen, ja. Also dass man offenbar, wenn man System über ein System nachdenkt, auch über das System von innen heraus nachdenken muss. Das beschreibst du gerade als die Phase, in der du dann nach 83 warst, oder fing das auch schon vorher an? Denn das wäre ja eigentlich ein Argument, um eine Ablösung vom Ministerium für Staatssicherheit in die Gänge zu leiten, das du gerade genannt hast. Also das war natürlich irgendwie, also ich war von mir aus kein Nachdenken über das System von außen, sondern schon von innen heraus und eigentlich von der grundsätzlichen Akzeptanz dieses Systems. Und alle Kritik oder alle Mängel, die ich zu dem Zeitpunkt hatten, waren quasi marginal, waren historisch zu begründen, waren aus der spezifischen Situation in Deutschland. Und ließen sich systemimmanent erklären. Und so was ließen sich so erklären. Was mich natürlich immer extrem gewurmt hat, war ja das außerordentlich verbreitete, also dieses offizielle Denken, alle internen Probleme, die diese Gesellschaft hat, nach außen zu exportieren und zu sagen, die sind Folge des Einflusses des Gegners, die sind Folge der irgendwie kapitalistischen Vergangenheit, die sind Folge dessen. Und nie zu begreifen, dass dieses System selbst innen auch notwendigerweise Widersprüche produziert, die man akzeptieren muss, mit dem man, für die man Lösungen finden muss, mit denen man umgehen muss. Und mir war irgendwie daran gelegen, zu erklären oder darzustellen, dass es irgendwie innere Widersprüche sind und dass man mit denen irgendwie umgehen lernen muss. Und die inneren Widersprüche auch innen zu erklären. Ja, und da war die Stasi einfach eine Institution, an die ich da irgendwie versucht habe zu appellieren, wenn man jetzt so sagen will. Sag mal bitte nicht, dass du mir gerade versuchst zu sagen, dass du versuchst hast, die Stasi aufzuräumen. Nee, nicht die Stasi aufzuräumen. Das war meine Hoffnung, dass die Intelligenz da ein bisschen größer ist als im Politbüro oder im ZK oder irgendwie sowas, wo ja irgendwie, sagen wir mal, die Dummheit sehr offensichtlich war und die Stasi schon mehr übermäßig gebildet waren, die auch nicht, aber ganz so doof waren sie auch wieder nicht. Mhm. Das heißt, du hast aus Überzeugung gehandelt? Ja, ich habe schon aus Überzeugung gehandelt. Also ich habe jedenfalls nicht gegen meine Überzeugung gehandelt. Aha. Und hast du damals auch aus deiner heutigen Sicht richtig gehandelt oder bewertest du das heute anders? Ich bewerte das heute anders. Ich kann schwer darüber rechnen. Das sind unsinnige Diskussionen. Was hätte man anders machen sollen? Ja. Ich sehe diese ganze Stasi-Geschichte als quasi integralen Bestandteil meiner Biografie, mit dem ich heute irgendwie fertig werden muss. Und mit dem ich auch nicht fertig werde, indem ich sage, ich hätte damals was anders machen sollen. Also diese Diskussionen sind für mich immer müßig. Mhm. Ich kann nur sagen, dass ich an einem bestimmten Punkt sicher extrem naiv war, dass ich an einem bestimmten Punkt vielleicht fahrlässig oder verantwortungslos oder irgendwie sowas gehandelt habe. Aber für mich weiß ich relativ genau, dass ich nicht gehandelt habe aus dem Interesse der Vorteilsnahme oder irgendwas, sondern dass diese Motivation eine sehr gemischte war, in der das politische Engagement irgendwie eine ganz wichtige Rolle spielte, in der ein bisschen diese Eitelkeit eine Rolle spielte, in der ein bisschen Angst eine Rolle spielte. Ganz verschiedene Geschichten. Mhm. Du hast in dieser Presseerklärung, tritt das nicht deutlich zutage, 1983 vor allen Dingen, wie es geschehen ist, 1983 deiner eigenen Aussage nach mit der Stasi, na, weiß ich nicht, gebrochen? Also wie laut lief die Ablösung? Nein, gebrochen ist übertrieben. Das ist dann eher glücklicherweise quasi eingeschlafen. Also ich habe dann ich habe von drei Punkten oder drei Zeiträumen, in denen ich da mit der Stasi zu tun hatte, gesprochen. Der dritte war offensichtlich aus jemand aus dieser Wolf-Truppe, also so aufklärermäßig, die versucht mich dann anzuwerben, dass ich mich in so ein Café setze, was irgendwie sehr von Studenten und auch von Westtouristen frequentiert wurde. Und ich sollte da immer irgendwie Westlerngespräche verwickeln und irgendwie für einen Friedenskampf werben oder sowas. Friedenskampf? Naja, irgendwie, also es ist jetzt so als Überschrift bloß. Mhm. Die wollten also irgendwie an Westler rankommen, mit denen diese da irgendwie als Mitarbeiter für sich gewinnen konnten. Und ich sollte da quasi diesen Kontakt herstellen oder die in Gespräche verwickeln und deren Auffassung schildern. Und wenn sie irgendwie links genug und brav genug waren, dann hätte man sie ansprechen können, also von der Stasi aus. Warst du aus der Stasi-Sicht erfolgreich? Ich habe das ja nicht gemacht. Also das war so ein Punkt, das war so eine Geschichte, die ich dann irgendwie nicht machen wollte. Ich habe mich da eher rausgemogelt und habe gesagt, ich bin verheiratet und habe Kinder und das geht nicht und kann mich dann hier ins Café setzen. Und das war irgendwie so eine Sache, die ich nicht machen wollte. Und das war dann wahrscheinlich der Punkt, an dem sie das Interesse an mir verloren haben. Das heißt, du galtst nicht als fruchtbarer Informant, ist das das, was du sagst? Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Also vielleicht ist es doch wirklich ganz so elementar passiert, dass ich umgezogen bin und die haben da irgendwie meine Akte verlegt. Also ich habe jetzt neulich in der Berliner Zeitung stand so ein Artikel über Kastorfs Stasi-Überwachung. Also die haben irgendwie, stand da drin, die haben jahrelang irgendwie Post seiner Eltern gelesen, weil sie nicht kapiert haben, dass er eine Etage höher wohnt bei seiner Oma. So, also das können aber so eine elementaren Gründe sein. Ich kann mich da nicht irgendwie heroisieren und sagen, ich habe mich da erfolgreich verweigert oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie... Ich ist eingeschlafen und ich war irgendwie sehr froh darüber. Ist es wirklich das, was es mir zu sein scheint, nämlich ein ganz normales Stück DDR-Alltagskultur, das du beschreibst, ohne Opfer, ohne Täter, sondern einfach nur mit normalen Umgehensweisen innerhalb einer bestehenden Struktur? Ich kann nur auf dieser Ebene meiner Biografie, meiner Vorstellungen reden, irgendwie diese moralische Ebene. Das müssen wirklich andere Leute machen. Das soll dieser, die sollen die Akten kommen lassen. Die hier Kommission des ÖBB soll sich die angucken, soll sehen, wie weit es da Schuld gibt oder inwieweit es schwerwiegend amoralisch war. Das kann ich selber nicht entscheiden. Was mich an dieser ganzen Frage interessiert oder interessiert darzustellen, wie ich da reingekommen bin aus einem bestimmten politischen Engagement mit einer bestimmten Naivität, das ist irgendwie der Punkt, der mich interessiert dabei. Mhm. Und inwiefern berührt er dich emotional? Also du stellst das so nüchtern dar. Ja, das kommt sicher eher daher, dass ich irgendwie schon eher Rationalist bin und nicht, also mir auch nicht so sehr gegeben ist, über Gefühle zu reden. Und das ist für mich wirklich tatsächlich irgendwie sehr, sehr weit weg. Es ist irgendwie vor 12 Jahren passiert. Jetzt wird man irgendwie davon eingeholt. Jetzt muss man darüber Auskunft geben. Ich gebe da auch schon, also nicht gerne, aber ich bin schon wirklich bereit, darüber Auskunft zu geben, wie ich auch versucht habe, so aus meiner Biografie quasi kein Geheimnis zu machen. Also ohne jetzt so immer detailliert die von mir herzutragen. Aber das werden die Leute, die die Sendung kennen, ja auch irgendwie halbwegs mitgekriegt haben. Gut, 12 Jahre, sagst du selber, sind seitdem vergangen, seit du das letzte Mal, wenn auch ablehnend, mit der Stasi in Kontakt getreten bist. Habe ich das richtig verstanden? Du bist ja, also 12 Jahre sind da vergangen. Diese gewinnen Sie Friedensaktivisten in Cafés-Diskussion hat vor 12 Jahren, 83, stattgefunden. Mhm. Und seitdem hat die Stasi dich in Ruhe gelassen und du hast auch, wenn ich richtig verstehe, von deiner Seite keinerlei Anstrengungen unternommen, mit der Stasi weiter in Kontakt zu bleiben. Nee, ich bin heute sehr froh, aber ich war damals auch irgendwie sehr froh, weil ich dann also als ich angefangen habe zu arbeiten, hauptsächlich natürlich dann so in Zusammenhänge gekommen bin, die so stärker oppositionell waren. Das war also diese Underground, so ein bisschen Kunst und Musik und Literatur und so eine Geschichten. Mhm. Gerade Kreise, die von der Stasi gerne besucht wurden und auch gut ausgehorcht wurden. Ja. Da gibt's nur ein Stichwort, schlechtes Gewissen. Hat sich das nicht bei dir geregt? Wann? Als du beispielsweise mit den Künstlerkreisen in Kontakt gekommen bist. Nee, da hatte ich kein schlechtes Gewissen, weil was ich da gemacht habe, konnte ich ja vertreten. Also das war ja nichts gegenüber der, wo ich da mit der Stasi zu tun hatte. Wussten die das, dass du mal für die Stasi gearbeitet hast? Nee, das wussten sie nicht. Und das war auch kein Grund für mich, ein schlechtes Gewissen zu haben, dass sie das nicht wussten. Du hattest da nichts zu verbergen und hast deshalb nichts gesagt? Ich habe versucht, nicht meine Anschauungen zu verbergen und sagen wir mich dann irgendwelchen Diskussionen als besonders systemkritisch herauszustellen. Ich habe schon immer irgendwie gesagt, okay Kinder, ich bin in einer Partei, ich habe irgendwie vielleicht andere Ansichten als ihr, aber trotzdem sollten wir so vernünftig sein, also trotzdem können wir ja miteinander reden. Und Partei und Stasi sind aber wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge, ne? Ja, an einem bestimmten Punkt eigentlich nicht. Ich glaube, die werden jetzt im Nachhinein sehr, sehr, sehr, sehr auseinandergenommen. Und wenn man über politische Verantwortung redet, dann muss man wirklich, glaube ich, eher über die politische Verantwortung der SED reden, als über jetzt die Stasi-Leute unmittelbar. Also da kann man die Stasi-Leute kann man, glaube ich, rechten auf der, sagen wir mal, tatsächlich kriminellen Ebene, wo sie irgendwie Gesetze, die in der DDR bestanden, irgendwie gebrochen haben. Das ist okay, aber wenn es um den politischen Zusammenhang geht, was ja die ganze Zeit nicht gemacht wird. Dann muss man aber tatsächlich darüber reden. Du redest von der aktuellen Diskussion in der Bundesrepublik als Aufarbeitung der EM-Fragen. Ja, jetzt grundsätzlich, natürlich. Und da war für mich in meiner Hierarchie auch von dem, was wichtig war oder was mich geprägt hat, war viel stärker oder wo ich was für mich auch jetzt im Nachhinein irgendwie das Denken viel stärker bewegt, war dann sicher viel stärker irgendwie diese Parteimitgliedschaft. Was ich aber, wie gesagt, auch dann in diesen so Underground-Szene irgendwie keinen Hehl gemacht habe. Mhm. Also weil du hast vorhin was gesagt, was mich gerade eben, was mich ein bisschen irritiert hat, das Empfinden sei dir nicht so gegeben. Also es fällt mir ein bisschen schwer. Nee, das ist mir nicht so eben, darüber zu sprechen. Über emotionale Geschichten zu sprechen. Ja. Das fällt mir sehr schwer. Es bleibt mir nichts anderes, als die Vorstellung von mir zu geben, die ich davon habe. Du sitzt im Kreise von Leuten, es wird hochher diskutiert über dieses und jenes, über den Staat, wie er sein sollte, was man dagegen zu tun hat. Es werden natürlich auch oppositionelle Meinungen laut. Hat sich dann nie so ein Gefühl bei dir geregt wie, wenn ich jetzt sagen würde, ich war bei der Stasi, was würden die von mir denken? Also ich will auf das Unrechtsbewusstsein hinaus. Oder gab's das nicht bei dir? Ich hatte da kein Unrechtsbewusstsein. Also jedenfalls damals überhaupt gar nicht. Heute eher vor der Folie dessen, wie absurd und irgendwie ausufernd und wuchernd dieser ganze Stasi-Apparat war. Also so vor der Folie der heutigen Erfahrung ist es natürlich klarer, dass es irgendwie Unrecht oder dass man sich da in so einem Unrechtszusammenhang bewegt hat. Aber ich könnte auch irgendwie nicht das ganze DDR-System als Unrechtssystem definieren. Also für mich war bis heute, ist jetzt vielleicht übertrieben oder schön, das war schon ein legitimer Versuch, eine andere Gesellschaft aufzubauen. Der ist irgendwie extrem tragisch zugrunde gegangen und das war an ganz vielen Punkten zu erkennen, dass er scheitern muss, aber das war für verschiedene Generationen hat das an verschiedenen Punkten stattgefunden. Mhm. Das war für die einen 53 irgendwie mit dem 53 erkennbar, das war für die anderen, weiß ich nicht, mit dem 20. Parteitag erkennbar, das war für die anderen mit dem 11. Plenum erkennbar, das war für die anderen hat das 68 stattgefunden, für wieder andere hat 76 stattgefunden. Für mich war das ein schleichender Prozess, so eine Distanzgewinnung zu dem, was in DDR passiert. Also ich habe immer wie große Zeiten meiner Biografie oder meiner Illusion oder meiner Utopien durchaus an dieses Land gehängt, wie im Grunde, glaube ich, viel, viel mehr Leute als heute bereit sind zuzugeben. Selbst Babel Bohler, kann ich mich erinnern, war ja irgendwie im Jahresende 89 sehr, sehr traurig in Bezug auf die Vorstellung, dass er die DDR vielleicht nicht mehr geben könnte. Also da haben wir irgendwie viele Leute dran gehangen, vielleicht mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Ich kannte damals keinen, der die DDR hätte abschaffen wollen. Da gab es tatsächlich, glaube ich, auch ganz, ganz wenige. Und für mich hat der Abschied an zwei Punkten stattgefunden. Das erste Mal an der Kommunalwahl 89, die war irgendwie am 7. Mai, also das war so die letzte Wahl, die noch in der DDR stattgefunden hat. Und wo ich mich zum ersten, das war nachdem so das erste kleine Loch in Ungarn offenbar in Ungarn, also in Ungarn, und sich das alles sehr zuspitzte, die Widersprüche in der DDR, die sich dann eigentlich erst richtig nach dem Sommer akkumulieren sollten, aber im Mai fing das bereits an, wo ich zum ersten Mal irgendwie zur Wahl gegangen bin und alle Kandidaten durchgekreuzt habe, was irgendwie eine extrem, für mich schweißtreibende Aktion war. Das war nicht so leicht. Die haben die Wahlkabine irgendwo ganz hinten auf die andere Seite vom Eingang gestellt, da habe ich mir meinen Zettel geholt, bin in die Wahlkabine gegangen, habe das alle durchgestrichen, habe dann da meinen Zettel drin gelegt, dann war natürlich auch klar, dass ich alle durchgestrichen habe und habe gesehen, wie diese Wahltante da irgendwie noch einen Punkt hinter meinem Namen gemacht hat. Und habe sie dann irgendwie gefragt, na, haben sie notiert, dass ich mit Nein gestimmt habe, und bin dann irgendwie erleichtert und verunsichert raus und dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Und hatte irgendwie auch Schiss. So, das war so eine Form von Abschiednahme. Bislang hast du ja mehr oder weniger, ich sag mal, vor welchem Hintergrund ich das einfach wahrnehme, also eine Biografie geschildert in einem System, die sich nahtlos beispielsweise auch, wenn auch mit anderen Inhalten, in eine westliche einfügt. Also es gab eine Sturm- und Drangzeit, wo über starkes ideologisches Gepräge bei dir ausgebildet wurde. In dieser Zeit hast du den Leuten von der Staatssicherheit zusammengearbeitet und warst auch davon überzeugt, dass da einiges zu ändern wäre, und vor allen Dingen durch dich. Du hast an dich geglaubt. Jugendliche Selbstüberschätzung, ja, so der eine Teil. Aber in dem Moment, wo du 83 gesagt hast, ich gehe nicht in dieses Café, ich gewinne keine Westler dafür, dass sie Friedensaktivisten für die Deutsche Demokratische Republik werden, da muss ich doch in deinem Bewusstsein auch was vollzogen haben. Da muss doch eine Abgrenzung erfolgt sein, wo du auf einmal dein Handeln vorher anders bewertet hast. Nee, das war nicht so einfach. Das waren bloß irgendwie die Erkenntnis oder die Entscheidung, die ich auch nicht verallgemeinert habe oder weitergetrieben habe. Das ist so eine Sache, die ich nicht machen will, die ich nicht machen kann. Ich habe irgendwie, bevor ich zur Armee gegangen bin, in dieser sehr jugendlichen und sehr illusionierten Phase irgendwie auch gedacht, Mann, um da wirklich was zu verändern, oder als ich bei der Armee war, wo es irgendwie sehr schrecklich war und ich ziemlich gelitten habe, so, um da wirklich was zu verändern, müsstest du doch eigentlich Berufsoffizier werden. Also musst du irgendwie quasi, also diese Utopie von diesem Marsch durch die Institutionen, ja. Weil ich sag, wenn du das irgendwie ernst meinst für dich, dann musst du das eigentlich auch an diesem Punkt machen. Und habe gemerkt, das geht nicht, das kannst du nicht. Also da ist da irgendwie kaputt da drin, das funktioniert nicht. War aber so eine ganz unmittelbare Entscheidung. Also es war irgendwie, im Grunde habe ich mich damals einfach gekniffen vor meinen moralischen Ansprüchen, die ich hatte, und bin quasi unter die weggetaucht. Wenn ich allein meinen Überzeugungen oder meinen moralischen Anspruch, also rigiden moralischen Ansprüchen gefolgt wäre, dann hätte ich Berufsoffizier werden müssen, dann hätte ich es irgendwie zack durchziehen müssen oder so. Du hattest nicht die Größe, dich zu dir selbst zu bekennen damals? Sondern hast auch. Nein, es war die Ahnung davon, dass die stärker sind, also dass dieses System stärker ist, dass du, wenn du Berufsoffizier wirst, irgendwie auch tatsächlich nur der Berufsoffizier wirst und nicht irgendwie davon ändern kannst. Und da haben wir gesagt, meine Entscheidung war da irgendwie Punkte zu finden, wo man sich einbringen kann, wo man seine Vorstellung von Leben und seine Vorstellung von Gesellschaft, in der man lebt, halbwegs verwirklichen kann. Revolutionären Uniformen gibt's nicht, es gibt nur den Staatsbürger in Uniform, so ungefähr. Ja, die Revolutionäre in Uniform, die hat es woanders gegeben. Also es war sicher Chile, das war irgendwie so eine Überlegung, ob man da hin. Also es waren ja auch so wichtige Punkte, die mich irgendwie politisch sozialisiert haben. So, sagen wir, dieser Bombardement des Präsidentenpalastes und der tote Allende, der da rausgetragen wird, da kriegst du schon natürlich irgendwie ein Gefühl von politischem, also wo du einfach merkst, wo so was aufeinanderstößt und wo tatsächlich Gewalt stattfindet und wo du irgendwie Partei nimmst und immer die Illusion haben kannst, du stehst in deinem Land und mit deinen Anschauungen auf der richtigen Seite. Du stehst auf der Seite irgendwie der Unterdrückten, die da um ihre Befreiung kämpfen oder sowas. Und das angenehmerweise immer eher in einem Land, was der irgendwie jetzt selber nicht besonders präsent war, oder sondern auch immer eher so das Schmuddeldeutschland, also das kleine Deutschland war, das traurige, das graue Deutschland. Die Geschichte hat dann, wer immer die Geschichte auch ist oder was sie immer auch ist, dann wird eine weitere Zäsur gesorgt, nämlich den Mauerfall zum einen und dann natürlich auch die Wiedervereinigung. Wann hat bei dir zum ersten Mal das Gefühl eingesetzt, es könnte Leute geben, die das, was ich getan habe, damals aus Überzeugung für Unrecht halten? Ich habe nicht Angst gehabt vor Leuten, die das für Unrecht halten. Nee, das war nicht meine Frage. Ja. Wann hat das Bewusstsein eingesetzt, dass es Leute geben könnte, die das für Unrecht halten? Ach, das hat sich ja schon vorher eingesetzt. Also wann? Dieses politische Spektrum in der DDR war ja schon einfach so breit, dass es irgendwie klar war, dass Leute das nur massiv aus ihren biografischen Erfahrungen oder heraus oder aus ihren politischen Anschauungen heraus nur grundsätzlich verurteilen können, dass ich irgendwie Gespräche zum Beispiel mit der Staatssicherheit eben geführt habe. Und das war mir schon wissen irgendwie Ende der 80er Jahre klar. Aber damit konnte ich irgendwie leben. Also das war nicht ein Problem. Wie leben? Wie geht man damit um? Naja, indem ich gesagt habe, gut, okay, das sind deren Anschauungen, die werde ich jetzt nicht umkrempeln, so Janik sie vielleicht auch umkrempeln würde oder gerne mit denen diskutieren würde darüber, aber das wird nicht funktionieren, das hat keinen Sinn, das kann man denen nicht erklären. Hat sich das wirklich in den letzten Jahren zugespitzt, der Druck, der da auch hintersteckt? Ach, die letzten Jahre, die waren eher geprägt von so einer aus so einer bestimmten politischen Überzeugung oder aus so einem Utopismus heraus, formierten Verzweiflung daran und Traurigkeit darüber, dass es nicht möglich ist, fair und ehrlich und ganz unmittelbar von sich heraus und von seinen Erfahrungen heraus über diese DDR-Vergangenheit zu reden, sondern du hättest das tun können. Also sicherlich ist es nicht an dir zu entscheiden, sage ich jetzt mal moralisch, ob das von der anderen Seite fair und redlich und nüchtern und wie auch immer dir angemessen jeweils mit vollem Verständnis dessen, was die DDR war, wie sie im Alltag gewirkt hat und wer die DDR-Bürger und wer du gewesen bist. Ja, ich habe aber auch viel, ja klar, so an sich hätte ich es natürlich tun können, aber ich habe ganz viele Erfahrungspunkte, die irgendwie dagegen gesprochen haben, die gezeigt haben, dass es nicht möglich ist. Das war irgendwie der Verlauf dieser DDR-Debatte, wie er gelaufen ist. Das war auch diese, bis auf sagen wir, irgendwie ein paar Freunde, also einfach zu beobachten, wie sehr Leute sich irgendwie entweder in so einen blinden DDR-Nostalgie retteten oder alle Biografien irgendwie von sich geworfen haben und irgendwie versuchten, DDR abzustreifen, was mir irgendwie so nicht gegeben war. Das war auch ne, die Erfahrung, wie wenig Neugier das auf Seiten der Westkollegen ja, also zu wissen, was man wirklich irgendwann mal gemacht hat. Das war, ich habe ja relativ früh dann da diese Osttaz mitgegründet, in der Zeitung gearbeitet oder so. Die hat viele politische Diskussionen, Entscheidungen oder so, dass jemand mal gefragt hat, ey Kuttner, was hast du da eigentlich gemacht? Wie sahen denn deine letzten 10 Jahre aus? Wie war denn das bei der Armee? Wie sah denn so ein Studium aus? Was hat man denn da eigentlich gemacht? Warum bist du denn in die Partei gegangen? Was habt ihr in der Partei gemacht? Wie hat denn das ausgesehen, wenn du irgendwie in irgendeiner Parteigruppenleitung an der Universität warst? Was hast denn du da zu entscheiden gehabt? Welche Fragen hast du da diskutiert? Und welchen Problemen hast du dich darum geschaffen? Das ist ja alles irgendwie überhaupt gar nicht passiert. Sondern und sei es nur die Frage gewesen, warst du bei der Stasi? Hat es diese Frage gegeben, Jürgen? Nee, die Frage hat es so direkt nicht gegeben. Es hat mehrmals Punkte gegeben, wo Stasi ein Thema war, also nicht zuletzt gerade bei der Taz und wo ich das hätte sagen können und sagen müssen und wo ich einfach irgendwie den Mut nicht hatte, wo ich irgendwie wirklich auch einfach Angst hatte. Verstehe bitte meine nächste Frage nicht als Richterspruch, sondern Als Frage, hast du nicht im Grunde genommen den gleichen Fehler nochmal gemacht? Also du schilderst es ja damals als Torheit, Dummheit und Naivität, was du zwischen 77 und 83 da kooperativ getan hast. Aber hast du im Grunde genommen nicht dadurch, dass du den Mund gehalten hast, nochmal den Fehler begangen, nicht zu dir zu stehen, zu dem, was du denkst, auch wenn die öffentliche Meinung eine andere ist? Meinetwegen oder soweit ich eingeschätzt habe, dass es möglich ist, das versucht zu machen. Also so halbwegs zu meinen Überzeugungen, zu meiner Sicht irgendwie zu stehen. Also jedenfalls habe ich nicht versucht, mich nicht zu verleugnen. Um das einfach nur mal in aller Deutlichkeit zu sagen, also das Einzige, was bislang über deine Stasi-Vergangenheit bekannt ist, ist das, was du selber sagst. Es gibt keine Akten, die von der GAUK-Behörde veröffentlicht wurden. Es gibt eine Regelanfrage, auch von Seiten des ORB, die alle festen Mitarbeiter beispielsweise betrifft. Diese Regelanfrage wird bearbeitet mit deiner Dringlichkeit. Es sind einige, sehr wenige, nur 2% der Überprüften mit der Stasi in Verbindung gebracht worden hier beim ORB. Das ist... ich sage mal als Wester erstaunlich wenig für eine Anstalt, die so viele Angestellte hat, die in den ehemaligen Ländereien der DDR geboren wurden. Aber trotzdem nochmal an dich die Frage, hast du nicht Schwierigkeiten gehabt, jetzt zu kommen und dich nie gefragt, Mann, warum habe ich nicht früher? Also entschuldige bitte, ich hätte mir dafür in den Arsch gebissen, Jürgen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, du weißt, wie leicht das missgedeutet werden kann. Ja, die Möglichkeit der Missdeutung hat halt immer jedem. Sicher, ich habe ein paar Mal überlegt, irgendwie dazu irgendwie Leuten zu gehen. Also ich bin irgendwie im Dezember, bevor ich jetzt irgendwie Öffentlichkeit gegangen, irgendwie zum Intendanten gegangen, habe ihm das gesagt und er hat mich da auf dieses übliche Verfahren verwiesen, hat gesagt, er kann an der Stelle jetzt ja nicht entscheiden, es gibt ja nicht außer das, was ich gesagt habe. Die Anfrage bei der GAUK-Behörde ist da, wenn die Akten da sein werden, dann gibt es da die entsprechende Kommission, die wird die einsehen und die wird dann quasi entweder mit mir nochmal reden oder wird ihm eine Entscheidung empfehlen und sagen, also die Zusammenarbeit ist irgendwie untragbar oder ist durchaus möglich, die Zusammenarbeit, da gibt es irgendwie nicht belastend oder so eine Geschichte. Warum hast du entschieden, den Bericht abzuwarten, bevor du weiterarbeitest? Das heißt, du wirst bis zu dieser Veröffentlichung, die es nicht sein wird, aber bis zur Einsicht deiner Akten für deinen Arbeitgeber, das heißt in dem Fall einen Intendanten, nicht mehr als Moderator bei Fritz und an dem Fernsehen auftreten und beim ORB arbeiten. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Also die Entscheidung ist heute gefallen und die ist gefallen im Gespräch mit dem Intendanten und mit dem Hörfunkdirektor. Und ich denke, dass es... das Sinnvollste ist, die Akten sollen da sein, die Leute sollen die gelesen haben, dann kann man darüber reden und dann kann man an dem Punkt eine Zäsur machen und kann möglicherweise werde ich dann nicht weiterarbeiten hier oder kann klarer und etwas entlasteter als in so einer unklaren Situation weiterarbeiten. Es wäre natürlich jetzt auch sehr schwer gewesen, jetzt irgendwie weiter Sendungen zu machen, in der ich dann wahrscheinlich immer wieder nur dasselbe erzählen kann und in der immer wieder irgendwie über Stasi geredet wird. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie das Verfahren weitergeht. Nehmen wir an, die Akten kommen jetzt irgendwann an, die Leute kommen da irgendwie zum Schluss. Dann wird es sicher eine Erklärung. Die Leute sind die Kommission. Jetzt die Kommission. Und dein Arbeitgeber. Gibt irgendeine Entscheidung und dann wird es sicher auch eine Form von öffentlicher Erklärung geben. Sicher auch meinerseits, die sich beziehen auf die Akten, was drin steht, den Zusammenhang darstellen. Und dann ist es ein Punkt, wo ich es irgendwie für mich abbuchen kann und sagen kann, jetzt ist es zu Ende. Und jetzt lass uns wieder irgendwie über was anderes reden. Gut, es sind viele Lücken da, Lücken, die sich notwendigerweise ergeben, weil nicht jeder alles kann. Wir werden das einfach abwarten. Ich möchte abschließend eins sagen, Jürgen, was ich wieder bitte als privat und persönlich verstehen soll. Ich ziehe wirklich meinen Hut vor dir dafür, erstens, dass du den Mund aufgemacht hast und zweitens, dass du, es fallen mir nur große Worte ein, so viel Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt hast, dass du sagst, ich selber stecke so lange zurück, bis das geklärt ist. Alles Weitere kann ich nur sagen, obliegt deiner Klärung. Also ich hoffe, dass du mit dem, was du gemacht hast, gut klarkommst. Und ich meine das nicht ironisch. Und ich möchte dir einfach persönlich sagen, dass ich keine Lust habe, die Mauer durch meinen Kopf durchgehen zu lassen. Und dass ich sicherlich nicht viel verstanden habe von dem, was du mir erklärt hast, weil ich einfach in einem anderen System aufgewachsen bin. Und ich verstehe deine Entscheidung als Vorschlag weiterzureden und als Anregung. Und dafür möchte ich dir einfach danken. Und ich möchte mich bei dir dafür entschuldigen, dass ich dich nie gefragt habe. Ja, nee, brauchst du nicht. Das ist, glaube ich, jetzt von mir aus auch nicht besonders heroisch, was ich jetzt hier mache, aber okay. Danke. Soweit also Jürgen Kuttner und Volker Wiebrecht im Gespräch am letzten Sonntagabend hier bei Fritz. Wenn ihr Jürgen schreiben wollt, weil ihr schon jetzt nicht mit ihm reden könnt, dann schreibt an Fritz. Wir geben die Post weiter. Oder falls ihr stolze Besitzer eines Computers seid, mit dem ihr unsere Mailbox anbeamen könnt, dann benutzt die Fritz Mailbox, wie es schon einige von euch getan haben. Jürgen hat versprochen, auf alles, was kommt, zu antworten. Unsere Adresse: Fritz, Postfach 909000 in 14439 Potsdam. Und die Nummer für die Mailbox lautet 0331 721 39 41. Bei Fritz geht's jetzt weiter mit einem vorgezogenen Night Flight und MC Lücke. Viel Spaß. Night Flight.